Dies ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es warnt dich schon beim Eintritt, dass ich mir darin kein anderes Ende vorgesetzt habe als ein häusliches und privates. Ich habe es dem persönlichen Gebrauch meiner Freunde und Angehörigen gewidmet, auf dass sie, wenn sie mich verloren haben, darin einige Züge meiner Lebensart und meiner Gemütsverfassung wiederfinden. Denn ich bin es, den ich darstelle. Meine Fehler wird man hier finden, so wie sie sind, und mein unbefangenes Wesen, soweit es nur die öffentliche Schicklichkeit erlaubt. So bin ich selber Leser, der einzige Inhalt meines Buches. Es ist nicht billig, dass du deine Muße auf einen so eitlen und geringfügigen Gegenstand verwendest. Mit Gott denn zu Montaigne am 1. März 1580. Mit Gott denn zu Montaigne am 1. März 1580. Schernes, 10. Januar 1975. Lieber Herr Frisch, nun ist es uns also doch so ausgegangen, wie wir wünschten, nämlich, dass Sie der erste Gast sein sollten, der unter diesem Dach schläft. Ihr Besuch war uns sehr recht und wir bitten um gewohnheitsmäßige Wiederholung. Am Mittag nach Ihrer Abreise rief Marianne an. Ihr zügiges Weiterschreiten nach New York schien sie immens zu verblüffen. Doch konnte ich ihr ja bloß versichern, dass sie bereits bei der Ankunft in Heathrow dazu entschlossen waren. Auch hat sie, wie von Ihnen vorausgesagt, sich einen Brief über einen verhältnismäßig kleinen Ort auf Long Island bestellt. Gestern Abend war Siegfried Unseld am Telefon. Seine Fragen nach unseren Unterhaltungen über Montauk habe ich beantwortet mit der Auskunft, es sei so publizierbar. Er meinte, Marianne werde das verhindern, jedoch hat er keine Ahnung vom Text und mag sich das erträumt haben. Das Datum von Montaignes Vorrede habe ich noch einmal nachgesehen in der Biography von Donald M. Frame, New York 1965. Dort wird auf Seite 181 der 1. März 1580 angegeben. Mit herzlichen Grüßen, Ihr Uwe Jonsson. Montauk. Hörspiel in zwei Teilen nach der gleichnamigen Erzählung von Max Frisch. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Musik Fritz Hauser. Zweiter Teil. My Life as a Man. Montauk. Gestern auf der Fahrt hierher haben Sie wenig geredet. Lynn am Steuer, während er sich mit der Landkarte beschäftigt. You have to navigate. Ihr Ausdruck belustigt ihn. The weekend before had been sunny. Now it starts raining. Draußen am Atlantik, so sagen sie sich gegenseitig, kann das Wetter ganz anders sein. Das Wetter ist wichtig. Wenn es nicht regnet, so könnte man spazieren. Und die Übernachtung erscheint nicht als Ziel. From now on, there is no danger of losing the way. Also könnte man jetzt reden. Etwas erzählen. Do you snore? Die Fahrbahn jetzt trocken. Oh, it hasn't been raining here at all. Das erleichtert beide. Aber es bringt sie nicht zum Reden. Rücktritt von Bundeskanzler Brandt. Hier kein Thema, das über mehrere Meilen reicht. Are you always such a good passenger? Einmal dreht sie den Kopf. die leere, gerade Straße erlaubt ist, und schaut ihn an. I don't know you at all. What kind of vices do you have? Der Fremde neben ihr. Are you a sadist? Kurz darauf, zum ersten Mal ein Schild. Montauk. Im Augenblick ist er ziemlich sicher, dass dieser Ausflug nur misslingen kann. Und er wäre lieber in New York. Garnis Inn. I do not wish to stand beside you as you enter me in the hotel register under your own name. Lynn klemmt sich unterdessen im Wagen. Als ein Bursche die beiden kleinen Koffer aus dem Wagen nimmt, bleibt sie stumm. Sein Englisch, ihr Englisch. Das geht nicht auf denselben Namen. It's okay, sagt er im Zimmer, ohne sich umzusehen, und gibt dem Burschen, der noch das Badezimmer zeigen will, sogleich das Trinkgeld. Lynn bleibt stumm, bis der Bursche weg ist. Well, sagt sie und legt ihre Zotteljacke nicht ab. Beide sind befangener als in ihrer Wohnung. Er hantiert an der Lamellenjalousie. Zimmer mit Loggia und Blick auf die nahe Brandung. Zwei Betten, getrennt durch ein Tischchen mit Lampe. Sie treten sofort auf die Loggia hinaus. Weit draußen auf dem Atlantik sogar ein Glimmer von Sonne. Lynn wird sein Laster nicht kennenlernen. Dazu fehlt die Zeit. Es braucht eine Ehe, eine lange, damit es zum Vorschein kommt. 10 Jahre. Ich habe nicht eine Magd aus ihr gemacht. Gelegentlich auch das Geschirr gespült, die Mülleimer hinuntergetragen, Lebensmittelkäufe erledigt etc. Und ich habe die Frau, die ich liebe, nie geschlagen. Ihre Klage ist eine andere. Und sie trifft mich wirklich. Ich habe ein Jahr gebraucht, um es einzusehen. Du hast in 10 Jahren nichts zu meiner Selbstverwirklichung beigetragen. Ich habe sie auf Händen getragen. Die bequemste Art, umzugehen mit einer Frau. Und die schlimmste Art. Das sehe ich ein. Ihr Vorwurf trifft mich anders, als sie ihn meint. Offenbar habe ich mich von Anfang an verhalten, als sei ich Gottvater oder mindestens Adam. Das Weib aus einer Rippe gemacht. Komm, folge mir, ich leite dich. Ich bin nicht undankbar, sondern verzweifelt. Was ich für unsere schönen Jahre gehalten habe, plötzlich erscheinen sie als verlorene Jahre. Mein Laster, Male Chauvinism. Nur mein Verhalten von Anfang an und von Tag zu Tag hat deine kluge Frau verleiten können zu der Meinung, ihre Selbstverwirklichung sei Sache des Mannes, der Männer. Ein meilenlanger Strand, ein Ende des Strandes nicht zu sehen. Er verliert sich nach beiden Seiten im milchigen lila Licht der Verdampfung. Trotz Wind ist es fast heiß. 2 Liegesessel mit verblichenen Kissen stehen im Sand. Keine anderen weit und breit. Wem gehören sie? Not another human being in sight. Sie benutzen die beiden Sessel, so wie sie dastehen. Ungefähr parallel. Abstand etwas mehr als eine Armlänge. Vorher haben sie ihre Hosen heraufgekrempelt, als sie ins Wasser gestapft sind. Man könnte es eine Weile schon aushalten. Die brechenden Wellen würden den Körper peitschen. Man hat aber kein Schwimmzeug. Und so liegen sie jetzt in den beiden Sesseln. Abstand etwas mehr als eine Armlänge. Blick hinaus auf den dunklen Atlantik und auf 2 Paar bloße Füße. Der Sand haftet schon nicht mehr an der Haut. Der Wind nimmt ihn weg. Gestern auf der Fahrt hierher, als man den endlosen Friedhof bei Queens sieht, ihre Frage: Do you want to be buried or cremated? Die Küste ist anders als in der Bretagne vor einem Jahr. Die Brandung wie überall. Jetzt ein paar weiße Wolken. Sie spiegeln sich in den blauen Lachen der Brandung. Dann versickert wieder die Nässe. Der Sand wird grau, bis eine nächste Schaumzunge kommt. Und wieder Glanz für eine Weile. Ein langer, leichter Nachmittag. Hermes geht vorbei. Titel einer Oper, die ich einmal habe schreiben wollen. Ein Paar, das sich ins Museum geflüchtet hat. Und dann eine Gruppe mit Führer, der die Statue kennerhaft erläutert und niemand bemerkt, dass die Statue gar nicht mehr da ist. Hermes ist vom Sockel gestiegen, um das Paar zu führen. Komödie mit viel Irrungen. Morgen ist schon Sonntag. Abends muss Lynn in der Stadt sein, Montag im Office. Dienstag fliegt er nach Europa. Hey, what are you thinking about? Was er verschweigt. Wie ich im Pyjama nachts durch Friedenau gehe. Keine Zeugen auf der Straße. Nur Bogenlampen im Regen. Der Regen sichtbar unter Bogenlampen. Einmal ein Auto, das aber nicht stoppt. Ich gehe auf den Bürgersteig im Pyjama, barfuß. Es ist aber kalt. Februar in Berlin. Das nasse Pflaster, dann der platschnasse Pyjama. Ich komme nicht weit, denn ich schlottere bloß, statt mich zu schämen. Einmal ist er aufgestanden und zur Brandung gegangen, hat seine Hosen weiter heraufgekrempelt und genießt es, im Wasser zu stehen. Alle Kleider abzulegen und in die Brandung zu laufen, wie er gerade Lust hatte, wagt er nicht. Dazu ist mein Körper nicht schön genug. Er ist froh, wenn er nicht weiß, woran er denkt. Und wenn ihn der Gischt, das seichte Wasser mit Schaum und der Sand an niemand erinnern. Ich möchte bloß Gegenwart. Draußen ein kleines Boot der Küstenwache. Es ist erst 3 Uhr. Viel Zeit. Das Wasser, wenn es um die Waden strömt, ist kalt und einmal verliert er beinahe den Stand. Ich fühle mich wohl. Als er zu den beiden Sesseln zurückkommt, zeigt er eine Muschel. Eine wie 1000 andere. Lynn liegt in ihrem Sessel. Ihr Körper, den er kennt, in Kleidern. Lynn wird meine Hysterie nicht kennenlernen. 11. Februar 1975. Liebe Marianne, zunächst danke ich dir für die Mühe, die du dir mit dem ausführlichen Schreiben gemacht hast. Es kann nun kaum noch vorkommen, dass ich deinen Punkt in dieser Sache missverstünde. Lieber Uwe, du wirst dich gewiss nicht gesorgt haben, es seien die literarischen Vorsätze, die mir lesend entgehen möchten, die, weil ich mich kleinmütig begnügt haben wollte, über meine private Unantastbarkeit zu wachen. Liebe Marianne, du scheinst dich ein wenig zu mokieren über das Ausmaß, das ich vorerst der ästhetischen Erörterung gelassen habe. Es war jedoch dein Wunsch gewesen, über alle Ansichten des Buches Montauk Berichte zu bekommen, soweit sie mir zugänglich geworden sind. Lieber Uwe, was mich hinsichtlich des Manuskripts beschäftigt, ist ein Zweifel an der Tragfähigkeit der Lynn-Handlung. Mir scheint das Gerüst zu wackelig, die geschilderte Person dünn. Klischiert. Wenn es dir nicht gelingen will, die andere Frau in der Vorstellung wirklich zu machen, so entspricht dem mein Leseeindruck, es sei ein solches Wochenende nicht allein mit appetitlichem Kirschenessen abgegangen. Und ich vertraue darauf, dass da der Erzähler seinem Subjekt ein Bein gestellt hat. Dem eigenen, versteht sich. Und noch etwas möchte ich dich fragen. Ist dir das Prinzip begreiflich, nach welchem vorkommende Personen nach ihrem polizeilichen Namen benannt werden, andere Namen aber wiederum mystifiziert werden? Warum heißt das Mädchen Lynn? Ihr wirklicher Name ist Alice. Wenn einzelne Personen mit ihrem bürgerlichen Namen vorgeführt werden, andere jedoch mit Abkürzungen und in Umschreibungen, vermute ich den Grund in der Wichtigkeit, den die Ersteren für den Erzähler in der Perspektive Montauks gewannen. Würdest du, lieber Uwe, jemandem, dem du gestattest, dich als den größten Wahrheitsfinder zu preisen, es nicht verargen, wenn er dich zu einem späteren Zeitpunkt als Lügenbold darzustellen beliebte? Gewiss gibt es schreibende Leute, an die ich mich wegen ihrer Äußerungen über mich gar nicht gebunden fühle. Es sei denn, dass ich nach Fehlern in meinem Betragen zu suchen beginne. Von Max Frisch aber, nachdem ich in Arbeit und Leben mit ihm umgegangen bin, will ich hinnehmen, was er über mich zu sagen für nötig findet. Denn unzweifelhaft habe ich es ihn sehen lassen. Eines Abends in Berlin, als ich Sie nicht überzeuge, was in den letzten Jahren eigentlich die Regel ist, und als ich es nicht ertrage, dass man mir jedes Mal sofort ins Wort fällt, und als ich merke, dass ich mich selbst nicht überzeuge, gehe ich in die Küche und hole den Mülleimer, setze mich wieder an den Tisch und stelle den Mülleimer auf meinen Kopf. Rede weiter, bitte. Lynn liegt im Sessel. Sie hat sich ihr Gesicht gesalbt, auch den Hals. Dann hat sie ihre dunkle Brille wieder aufgesetzt. I'm sleepy. Sie liest Arbeit fürs Office, da sie gestern vor 3 Uhr gegangen ist. Und ab und zu liest sie auch nicht. Im Augenblick kämmt sie ihr langes Haar gegen den Wind. Ein hoffnungsloses Unterfangen. Schön anzusehen. Er berichtet jetzt von Mykonos, der griechischen Insel mit den weißen Häusern und weißen Windmühlen. The little motorboat that took us to Delos. It bounced on the waves and the water came splashing in. Kein Wort von der Frau, die heute ziemlich allein lebt. Kein Wort von 6 Jahren ohne Zerwürfnis, ohne Eifersucht, ohne Zermürbung. Man wohnte nicht zusammen. Mykonos? Nein. Dahin wird Lynn in diesem Sommer nicht gelangen. Einmal berichtet er von Rom, der Stadt, und was er in Rom gesehen und gehört hatte in 5 Jahren. Rome must be beautiful. Er berichtet nicht von der schrecklichsten aller Todesarten. Ihr nackter Körper ist mädchenhafter als ihr Gesicht. Wenn sie weiß, dass zum ersten Mal ihre Brüste gesehen werden, schließt sie die Augen und sagt, they're very small. Das ist der Abend, als sie noch ihre Tasche im Hotel hat holen müssen. We can't make love. Not tonight. Wie sie zum ersten Mal ihr Bett aufdeckt, nachdem sie das Sofa ausgezogen hat. Erfahrung mit Männern. Vermutlich nicht mit vielen. Wenn sie ihr Kleid abstreift, die Wäsche. Ohne Hast. Sie zeigt, dass sie nicht die Verführte ist. Sie löst die Spangen aus ihrem Haar. Sitzt, als sei sie allein, als gehe sie schlafen, wie sonst. Sie kennt sich als Nackte. Sie schweigt aber, während sie ihr Haar auskämmt. Dann schüttelt sie ihr offenes Haar umher, wie sie es vermutlich immer tut. Ein Vorhang ist nicht zu ziehen, nicht nötig in dieser vergitterten Zwei-Fenster-Wohnung mit Blick auf eine nahe Mauer. What about the light? Übrigens schaut sie nicht nach dem fremden Mann, der nicht weiß, wo das Licht in der Kitchenette auszuknipsen ist. Sie sagt es ihm. Er hofft, in keine Rolle zu verfallen, nachdem das Gespräch bereits redlich gewesen ist. Ihr Körper ist deutlich zu erkennen. Es ist ziemlich hell. Licht über der Stadt. Ihr Gesicht ist deutlich zu erkennen, aber ein anderes Gesicht. Wieder fehlt ihm ein englisches Wort. Your English is excellent. Sie meint damit, mir gäbe es auch in seiner eigenen Sprache nichts zu sagen, während die Körper aufeinander warten. Just relax. Jedes erste Mal mit einer Frau ist wieder das erste Mal. Die Verwunderung ohne Erinnerung. Nachher bleibt sie nackt, während er, der gekleidete Gast, am Tisch sitzt und redet. Jetzt froh um die Fremdsprache, die ihm das Gefühl gibt. Er sage alles zum ersten Mal. Er hat nicht gemeint, Lynn zu kennen nach diesen Tagen und Abenden. Lynn als Undine und ein wenig Nurse. Jetzt kommt es ihm vor, Hermes habe sie vertauscht. Es ist eine andere, mit dem gleichen Haar. Nur noch Undine. Uwe Jonsson, Sheerness Kent. 11. Februar 1975. Liebe Marianne, es ist durchaus möglich, das vom Autor meistverwendete Ich als Instrument zur Herstellung eines Blickwinkels einzuschätzen und den Text auf lange Zeit als fingierende Erzählung zu lesen. Einem in der Ferne lebenden Menschen, der weder mit dem Personalstil noch dem Namen des Verfassers vertraut ist, könnte dies bis zum Ende gelingen. Der Leser wird intellektuell amüsiert, weil die literarische Technik im Verein mit dem Personalstil ihn immer wieder hineintäuscht in die Spannung nach dem Fortgang einer Geschichte. Und er lernt, dass erst die Optik des Verfassers aus einzelnen Vorfällen eine Geschichte macht, allerdings und ausnahmehalber eine wahre. Ästhetisch hat er sich da in eine Ecke geschrieben, wie wir Angelsachsen sagen, denn er hat die Form des von ihm entwickelten Tagebuchs hinter sich gelassen, dahin darf er nicht zurück. Zum anderen hat er den Ton der Erinnerungen recht endgültig an dieses Buch vergeben. Ein später folgender Nachtrag Memoiren ist schwer vorstellbar. Diese Leistung, aus dem eigenen Leben mit Mitteln der Literatur ein Kunstwerk herzustellen, ohne der Form noch dem Inhalt Gewalt anzutun, er muss sie in der nächsten Arbeit übertreffen. In dem Maß, wie die Entwicklung der Form die Entwicklung der Erkenntnisfähigkeit widerspiegelt, wird er es in der nächsten Zeit eine Weile lang hübsch schwer haben. Indessen verabschiedet er sich nur von zwei Gattungen. Und auf einen Roman gedacht und geschrieben von der hier erreichten Höhe formaler Logistik und Versatilität möchte ich nicht allzu lange warten müssen. Ein langer, leichter Nachmittag. Ihre Schuhe im Sand. Lynn läuft noch immer und weit weg. Im Augenblick ist die Gestalt kaum zu erkennen, da dort, wo sie jetzt läuft, das Meer unter der Sonne glitzert und blendet. Unterwegs, auf der Straße, tagsüber, im Gedränge oder in einem Lift, wo man Personen aus der Nähe sieht, kommt es vor, dass er es nicht lassen kann, Lynn zu vergleichen mit anderen Personen weiblichen Geschlechts, ihr Haar zu vergleichen mit anderem Haar, seine plötzlich so vage Erinnerung an ihr Gesicht zu vergleichen mit anderen Gesichtern. Als habe ich die Wahl des Paares. Er schaut nicht zudringlich, nur genau. Haaransatz hinter dem Ohr, Kinn, Hals, Lippen, die Nase, die ganze Gestalt, ihre Art zu gehen. Er schaut, um zu prüfen, ob seine Zärtlichkeit sich wirklich auf Lynn bezieht. Oder belüge ich uns? Er bleibt sitzen und schaut irgendwo hin. Auf der Welt sein. Im Licht sein. Irgendwo, wie der Alte neulich in Korinth, Esel treiben. Unser Beruf. Aber vor allem standhaltend dem Licht. Der Freude im Wissen, dass ich erlösche im Licht. Über Ginster, Asphalt und Meer. Standhalten der Zeit, beziehungsweise Ewigkeit im Augenblick. Ewig sein, gewesen sein. Leben im Zitat. Monte Alban. Ein weites und kahles und gegen Abend violettes Hochtal in Mexiko. Mitten in diesem Tal ein Berg, ein natürlicher Thron. Oben die Akropolis der Zapotheken, eine weite und umfängliche Tempelstätte in strenger Geometrie. Ein Platz mit einer hohen Mauer für das heilige Ballspiel. Der Sieger muss sterben. Denn die Götter haben im Ballspiel offenbart, wen sie auszeichnen. Und so wird er, der Sieger, den Göttern geopfert. So wenigstens lehrt es ein kleines Buch, das ich zur Hand habe. Es erschreckt, es überzeugt. anderes begeistert, ohne zu erschrecken. Dass die Maya, wenn es stimmt, was im Buch steht, von Zeit zu Zeit ihr ganzes Geschirr zertrümmert haben, um es herzustellen von Neuem. Ihr Geschirr für den Alltag. Dass sie ihre Tempelstätten haben verlassen müssen auf Gebot der Priester, um weiterzuziehen und im Dschungel sich zu erneuern. Und sie haben die alten Tempelstätten nicht einmal zerstören müssen, um anderswo zu beginnen. Sie haben sie dem Dschungel überlassen und der natürlichen Verwitterung. Monte Alban. Hier auf einem Gemäuer sitzt Marianne. Jahrgang 1939, Studphil. Erschreckt von meiner Bitte. Ich traue mir den Mut zu, Einsicht zu haben, wenn ich zu alt geworden bin für sie. 2 Jahre? Drei Jahre. Sie zögert. Ja. Sie kommt nach Rom und zögert. Einen Sommer lang. Später ein ländliches Haus. Gemeinsam eine kleine Wohnung in Zürich. Dann eine andere, eine große. Reisen zusammen. Es werden 9 Jahre, länger als Sie je gedacht haben. Ich habe nicht mit dir gelebt als literarisches Material. Ich verbiete es, dass du über mich schreibst. Ein langer, leichter Nachmittag. Do you believe? What do you think? Zum Beispiel über Richard Nixon. Ach, he ought to be brought to trial. Es ist windig. Und vielleicht liegt es daran, dass sie nie lang bei einem Thema bleiben. Sein Englisch ist bescheiden. Ich weiß natürlich, was er jeweils sagen möchte. Kommt es vor, dass er nicht übersetzt, sondern in Englisch aussagt, was man so nicht sagen könnte, in Schriftdeutsch oder Mundart, überrascht es mich, was und wie er denkt. Das genieße ich. Dann ertappt ihn die Fremdsprache bei seiner wirklichen Meinung. Plötzlich lacht er, worüber er sonst nicht lacht. I have never in my life been inside the whorehouse. That's why I'm not a political person. Because I verinnerliche everything. Da fehlt ihm allerdings die Vokabel. Heißt das? Verinnerlichen. Das muss er umschreiben. Und Lynn sieht den Zusammenhang nicht. Aber mich überzeugt er. Sexuality. So wie Lynn das ausspricht, ist hier ein öffentliches Thema. Ihre Ansichten dazu. Ich wundere mich über seine. Als der Sohn 55 war, sagte seine Mutter nicht ohne Strenge. Du solltest nicht immer über Frauen schreiben. Denn du verstehst sie nicht. Das erwähnt er nicht. Vielleicht, weil es zwischen Lynn und ihm nur die englische Sprache gibt, sodass er das eine und andere, was er sonst aussprechen würde, aus Faulheit nicht ausspricht, fällt ihm in ihrer Gegenwart mancherlei ein, was ihm sonst, wenn er es aussprechen könnte, gar nicht einfällt. Es ist ein Unterschied, ob man in einer Fremdsprache oder in der eigenen Sprache schweigt. Schweigend in der Fremdsprache verdränge ich weniger. Das Gedächtnis wird durchlässiger. 2 Mal bin ich bei einer Geburt dabei gewesen. Meine Frau hat es gewünscht. Darüber habe ich nie geschrieben. Meine Frau hat gewünscht, dass nicht darüber geschrieben werde. Auch habe ich nie davon gesprochen, glaube ich. Ich sehe es nur. Es ist lang her. Was er alles nicht beschrieben hat. 4 Abtreibungen bei 3 Frauen, die ich geliebt habe. 3-mal ohne Zweifel, dass es richtig ist. Nie ohne Schrecken. Die Rolle des Mannes dabei, der dann den Arzt bezahlt. 1-mal, weil ich verheiratet bin und sie möchte meinen Freund heiraten. 1-mal mit einem anderen Grund. Es ist zu spät in unserer Geschichte. Wir sind Freunde geblieben. 1-mal ist es Irrtum gewesen. Eine Schuld, so denke ich später, meine Schuld. Ich habe nicht den Mut, das Kind zu verlangen. Ich sehe sie so ohne Zögern, wenn auch voller Angst natürlich. Und ich bin betroffen. Ich frage nur nochmals, du willst es wirklich nicht? Aber ich bin nicht deutlich genug mit meinem Wunsch. Ich wage es nicht, da ich die Geliebte so ohne Zögern sehe. Dann stehe ich in einer nächtlichen Straße, nachdem ich noch einmal gefragt habe, und warte in Erbarmen. Alles andere, so meinte ich, wäre Erpressung. Auch das ist lange her. Die Erpressung wäre richtiger gewesen in diesem Fall. Einmal rät der Arzt dazu und gegen unseren Wunsch. How do you know? Er hat behauptet, Wolken dieser Art bedeuten gar nichts und morgen Sonntag werde wieder ein blauer Tag sein. Sie liegen in den beiden Sesseln, die sie nicht verschoben haben. Abstand etwas mehr als eine Armlänge. Wer hat sie hierher gestellt? Zwei Sessel, irgendwo auf einem meilenlang leeren Strand. Das kann nur einer getan haben. Hermes. Er ist froh, dass Lynn da ist. My life as a man. Denn du verstehst sie nicht. Die Mutter. Sie ist 88 in Rom. Sie will noch alles sehen. Nämlich, sie ist zum ersten Mal in Rom. Sie ist unermüdlich. Sie schreibt sich alles auf, was sie von Tag zu Tag gesehen hat. Das Heft endet mit dem Satz: Rom. Es war eine gottvolle Zeit. In altertümlicher Kalligraphie. 3 Jahre später in einem städtischen Altersheim will sie sterben. Sie will. Sie ist unwirsch, dass die Ärzte mit solchen Spritzen kommen. Ich sterbe jetzt. Ich danke euch. Es dauert aber noch ein halbes Jahr. Eines Tages, als ich sie wieder besuche, führt man mich ins Sterbezimmer. 3 Tage und Nächte lang lösen wir uns ab. Mein Bruder und meine Schwester, die nicht ihr Kind ist, und ich. Ab und zu kann man mit ihr sprechen. Ihre Sorge, ob jemand darauf achte, dass meine Jacken in Ordnung sind. Ferner beschäftigt es sie, dass wir mit diesen Besuchen viel Zeit verlieren. Ich bin noch nie dabei gewesen, wenn ein Mensch stirbt. Zuweilen sieht es aus, als sei sie tot. Wenn man sie anredet, so wundert sie sich, dass wir noch immer da sind. Einmal, als ich mich wieder verabschiede, sage ich: Du bist eine schöne Frau. Sie findet diese Erklärung nicht unangemessen. Sie fragt: Warum machen wir denn nicht eine Fotografie? Eine Veränderung ihres Zustandes sieht auch der Arzt nicht. Und einmal lasse ich meinen Abendbesuch aus. Im Zunfthaus zur Meise, Zürich, liest ein Kollege aus seinem neuen Roman: Ich habe die freundliche Einführung zu sprechen. Kein schwieriger Auftritt, aber ich zittere vor Lampenfieber. Und die Nacht endet in einem kollegialen Besäufnis. Am anderen Morgen, als ich das Telegramm lese, erlaubt es mein Zustand nicht, mich einer Toten zu zeigen. Happy? Das ist genau das Wort. Fun. Zu sehen, was gerade da ist. Montauk Beach. Ich habe nie einen ernsthaften Versuch unternommen, meinem Leben ein Ende zu machen. Auch keinen unernsthaften. Ich habe nur oft, in jedem Lebensalter, dran gedacht. Wie ein Experte sehe ich da und dort die praktischen Möglichkeiten. Ich sehe einen Balken, der sich eignen würde. In einem Hochhaus kommt fast jedermann auf den Gedanken. Hier wäre es ein einfaches und sicheres Unternehmen. Ich habe keinen Revolver im Haus, da ich nicht immer ein besonnener Mensch bin. Und Freitod hätte ein besonnener Akt zu sein. Ich habe eine Bergstraße daraufhin besichtigt und kenne mindestens 3 Stellen, wo kein Geländer ist, das wieder Erwarten vielleicht standhielte. Und wo es, vor allem bei Nebel, wie ein Unfall aussehen könnte. Die Bereitschaft dazu ist nicht selten eine nüchterne Bereitschaft, ohne vermeintlichen Anlass. Max, did you love your mother? Yes. You didn't like your father? Why not? Darüber hat noch wenig nachgedacht. You're very fond of your children. They are no longer children, but adults. Sie sind keine Kinder mehr, alle Erwachsene. Es macht ihnen Mühe zu vergessen, dass ich ihr Vater bin. Und ich weiß nicht so recht, wie man es macht, Vater von Erwachsenen zu bleiben. Max, are you jealous? Ihre Frage zum Nachtisch. Es ist Samstag und am Dienstag fliegt er. Lin will immer noch seine Laster herausfinden. Übrigens ist es bereits vereinbart, dass sie sich keine Briefe schreiben werden. Nur eine Ansichtskarte am 11.05.1975. Sofern sie es nicht beide vergessen. Ihre Frage also wie eine Frage aus einem Fragebogen. Are you jealous? And in case you are, could you kill a person? And if so, her or him? And if not? Er hat reichlich über Eifersucht geschrieben. Schon deswegen hat er sich in den letzten Jahren jede Eifersucht versagt. Es wäre keine neue Erfahrung für ihn, wenn er wieder in Eifersucht verfiele. Es fiele ihm als Schriftsteller dazu nichts ein, nichts Neues. Es ödet ihn an, was er schon beschrieben hat. My life as a man? Manchmal meine ich, sie zu verstehen. Die Frauen. Und im Anfang gefällt ihnen meine Erfindung, mein Entwurf zu ihrem Wesen. Zumindest verwundert es sie, wenn ich in ihnen sehe, was meine Vorgänger nicht gesehen haben. Damit gewinne ich sie überhaupt. Eine Zeit lang überzeugt es sie, was mir zu ihnen einfällt. Ich sehe sie nicht simpel, sondern voller Widersprüche. Mein Entwurf hat etwas Zwingendes, wie jedes Orakel. Ich staune dann selber, wie ihr Verhalten bestätigt, was ich geahnt habe. Natürlich habe ich nicht für jede Frau den gleichen Entwurf. Es lässt mir keine Ruhe. Ich muss wissen, wen ich liebe. Erfahrungen mit einer Partnerin zu übertragen auf die nächste Partnerin, davor hüte ich mich. Wenn ich es aus Versehen trotzdem tue, so weiß ich mich im Unrecht. Es muss an mir liegen, wenn ähnliche Verhaltensweisen wiederkehren. Oft sogar haargenau. Dabei fehlt es, so meine ich, nicht an Fantasie. Ich erfinde für jede Partnerin eine andere Not mit mir. Zum Beispiel, dass sie die Stärkere ist oder dass ich der Stärkere bin. Sie selber verhalten sich danach, wenigstens in meiner Gegenwart. Wenn ich sehe, dass sie leiden, so sage ich, woran sie leiden. Oder ich sage es auch nicht. Ich meine es aber zu wissen. Kraft meines Wahns. Ob es mich peinigt oder beseligt, was ich um die geliebte Frau herum erfinde, ist gleichgültig. Es muss mich nur überzeugen. Es sind nicht die Frauen, die mich hinters Licht führen. Das tue ich selber. Küssnacht, 20. Juli 1975. Lieber Uwe, zu unserem Gespräch vorgestern. Wenn ich am Telefon gesagt habe, mein Buch kommt mir plötzlich etwas feige vor, so ist das vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Richtiger wäre etwas verschüchtert, zu zaghaft. Und zwar in der Behandlung anderer Personen. Die Vorrede von Montaigne selbst, so scheint es mir, ist naiv, wie wir es kaum sein können. Was hat Herr de Montaigne verschwiegen? Einmal davon abgesehen, dass es eitel ist, wenn einer seine Aufrichtigkeit nicht in Frage stellt, und abgesehen davon, dass Aufrichtigkeit zu messen ist an den Spitzen, an der Reichweite des einen oder anderen Satzes und natürlich nicht verpflichtet, kein Geheimnis zu wahren. Ihrem Rat, das Montaigne-Motto zu streichen, möchte ich nicht folgen, lieber Uwe. Das Motto signalisiert ein Ziel, einen Wunsch. Es behauptet nicht, dass ich das Ziel erreicht habe. Und es kommt gegen Ende des Versuchs zu der Frage, dies ist ein aufrichtiges Buch, Leser, und was verschweigt es und warum? Das Vehikel, Montauk, würde eine totale Inventur nicht tragen. Und das war es auch nicht, was ich wollte. Ich habe allerlei, was ich dann doch geschrieben habe, wieder ausscheiden müssen, um der Wahrheit der epischen Situation willen. Bedürfnis nach einer Gegenwart, einer dünnen Gegenwart. Was sie für einmal aufheben soll an Geschichte, dafür genügt das eine und andere Signal, dass da kein Jüngling mehr am Strand sitzt, kein Unbelasteter. Es dispensiert mich zwar nicht von dem Versuch, aufrichtig zu sein, aber es gehört zur Wahrheit der Situation, dass ich assoziativ erzähle, so wie ich mich in der Situation erlebe. Und dass die Erinnerungen daher fragmentarisch bleiben. Herzlich, Ihr Max Frisch. Ah, it was a beautiful day. Wenn er ihre Schultern fasst, wenn er ihr Haar strafft und mit seinen flachen Händen nach hinten streicht, damit ihre Stirn ganz frei wird, lesbar als Stirn eines vertrauten Menschen. Oder wenn er ihre rötlichen Brauen nachzeichnet mit seinem Finger. Ohne Zweifel, dass seine Zärtlichkeit sich auf Lynn bezieht, die junge Fremde. Sein Gefühl vertauscht sie nicht mit anderen, wenn er ihren Körper küsst, bis sie ihn zu sich zieht. You're watching me. Ihr Haar auf seinem Gesicht, der weite und weiche Mund, ihre jetzt schmalen Augen, die plötzliche Ähnlichkeit aller Frauen im Augenblick ihrer Lust. Später ihr Kopf an seiner Schulter. Härte eines Schädels. You're thinking. Eine wird die letzte Frau sein. Und ich wünsche, es sei Lynn. Wir werden einen leichten und guten Abschied haben. Um 7 Uhr morgens, als er allein auf der Loggia draußen steht, ist es dem Himmel noch nicht anzusehen, ob es ein grauer oder blauer Tag wird. Er hofft, nicht geschnarcht zu haben. Die Latten unter den bloßen Füßen sind feucht, etwas glitschig. Er genießt es zu frösteln und nichts zu denken. 12.05.1974. Ich möchte dieses Wochenende beschreiben können, ohne etwas zu erfinden. Diese dünne Gegenwart. Ich möchte nichts erfinden. Ich möchte wissen, was ich wahrnehme und denke, wenn ich nicht an mögliche Leser denke. Gestern der lange, leichte Nachmittag, als sei's verwunden, wie schon öfter. Ein für allemal, Blick zurück ohne Zorn und ohne Selbstmitleid. Alles verwunden und geläutert. Es haben nur noch die Hexameter dazu gefehlt. Ein für allemal. Ein langer, leichter Nachmittag. Die Welt entrückt in ihre Zukunft ohne mich. Und so die Verengung auf das Ich, das sich von der Gemeinsamkeit der Zukunft ausgeschlossen weiß. Es bleibt das irre Bedürfnis nach Gegenwart durch eine Frau. Ich kenne das Vakuum, wenn eine Viertelstunde die nächste länger erscheint als das vergangene Jahr. Und dabei habe ich gerade noch gemeint, ich hoffe etwas. der Kranke in mir, der tot sein will und dazu schweigt. Sein gelassenes Bedürfnis, mein Hirn an die nächste Wand zu schmettern. Shit. Am Mittwoch werde ich 63. Heute wird's regnen. Das hat er aber schon vor einer Stunde gedacht. Und es regnet noch nicht. Einmal ein paar Tropfen. Es ist 9 Uhr. Nach 10 Uhr, das hat er an der Zimmertüre gelesen, gibt es kein Frühstück mehr. Ich muss sie wecken. Morgens ist Lynn nicht ansprechbar. Ihre Lider, jetzt ohne Schminke, blass und wächsern. Sie atmet aber. Ihr offenes Haar auf dem Kissen. Ein nackter Arm hängt fast auf den Boden. Ein Fuß unter dem Linnen hervor. Tage in Weiß. In diesen Tagen stehe ich auf mit den Birken und kämme mir das Weizenhaar aus der Stirn vor einem Spiegel aus Eis. Mit meinem Atem vermengt flockt die Milch, so früh schäumt sie leicht. Und wo ich die Scheibe behauche, erscheint von einem kindlichen Finger gemalt wieder dein Name, Unschuld, nach so langer Zeit. Im Morgengrauen vor Jahren, 1958, gehe ich auf der Küstenstraße, während sie schläft. Zuerst bin ich nur vors Haus gegangen und habe mich an die Mole gesetzt. Ab und zu einen Blick zu dem Haus hinauf. Habe ich gehofft, sie suche mich. Dann bin ich geschlendert, um nicht zu frösteln. Plötzlich auch die Langeweile. Wo die schmale Küstenstraße um den Fels biegt, habe ich mich nochmals auf die Mauer gesetzt, die beiden Arme zur Seite gespreizt, die Hände flach auf dem rauen Mörtel. Füße mit den Espadrilles pendelt. Nachdem ich den Mörtel von den Händen gerieben habe, gehe ich, bevor dieser Tag wird. Wie einer, der eine Meldung zu bringen hat, eine dringliche, gehe ich weg. Alles Denken hilflos. Ich weiß nicht, in welcher Richtung die Zukunft liegt. Fort von ihr oder zu ihr. In ihrer Nähe gibt es nur sie. In ihrer Nähe beginnt der Wahn. So viel habe ich schon gewusst. In diesen Tagen schmerzt mich nicht, dass ich vergessen kann und mich erinnern muss. Ich liebe bis zur Weißglut, liebe ich und danke mit englischen Grüßen. Ich habe sie im Fluge erlernt. In diesen Tagen denke ich des Albatros, mit dem ich mich auf- und herüberschwang, in ein unbeschriebenes Land. Genau um diese graue Morgenstunde vor 2 Monaten. Paris. Die ersten Küsse auf einer öffentlichen Bank. Dann die Hallen, wo es den ersten Kaffee gibt. Am Nebentisch die Metzger mit den blutigen Schürzen. Diese zu plumpe Warnung. Ihre Reise nach Zürich, die Verstörte am Bahnhof, ihr Gepäck, ihr Schirm, ihre Taschen. Eine Woche in Zürich als Liebespaar. Und aus klarer Erkenntnis der erste Abschied. Das gibt es tatsächlich, dass Haare zu Berge stehen. Ich habe es bei ihr gesehen. Die klare Erkenntnis, lebbar nicht länger als 4 Wochen. Meine Reise nach Neapel, sie am Bahnhof, wohin mit uns? Schließlich ist es ein Zufall, wo wir eine Unterkunft bekommen. Wieder zu plump, Porto Venere. Wo wir im Taxi angekommen sind, wie auf einer Flucht. Wir leben 7 Monate zusammen. Dann werde ich krank, Hepatitis. Ich bin 48 und habe noch nie in einem Spital gelegen. Ich genieße die Einlieferung, alles weiß und mit Bedienung. Dann aber die Angst, das Gedächtnis zu verlieren. Zum ersten Mal diese Angst. In der Nacht ein Satz, den ich hier sagen muss. Der Satz? Er scheint mir richtig. Und infolgedessen ist es wichtig, dass ich unfähig zu Notizen den Satz auswendig lerne. Morgens die tägliche Infusion in den rechten Arm. Das dauert 3 oder 4 Stunden, dieses Tröpfeln aus der Blase über mir. Um ihn nicht zu verlieren, wiederhole ich den nächtlichen Satz von Viertelstunde zu Viertelstunde, ohne jedes Mal denken zu können, was er heißt. Eine Gruppe von Wörtern. Vor allem nach der Visite des Oberarztes, nachdem ich andere Wörter gehört habe, ist es dringlich, diese Gruppe von Wörtern wiederherzustellen. Nach der Infusion ist man ermattet. Aber nicht nur das. Auch Sehstörungen. Ich muss den Satz notieren. Bevor ich in den Schlaf falle. Gegen Abend fühlt man sich wach. Ich lese den Satz, der keiner ist. Das Subjekt ist nicht zu entziffern. Ich rate vergeblich und es fehlt jedes Verbum. Ich habe Angst. Sie besucht mich und ich kann's nicht sagen. Ich schicke sie weg. Ich bin gelber als ein echter Chinese und verfüge den Kauf von 2 Volkswagen. Einen für sie, einen für mich, wenn ich aus diesem Spital komme. Am Horizont ahne ich, glanzvoll im Untergang, meinen fabelhaften Kontinent dort drüben, der mich entließ im Totenhemd. Ich lebe und höre von fern seinen Schwanengesang. Ich habe sie weggeschickt. Sommer 1959. Und kurz darauf werde ich gesund. Ich kann schon wieder gehen. Eine halbe Stunde zur Schwefelquelle und eine halbe Stunde zurück. Später mehr. Das Gedächtnis ist auch wieder da. Sie, also in Rom. Als ich 4 und 5 Stunden am Tag gehen kann, weiß ich, dass ich nicht leben will ohne sie. Roma non risponde. Ich kann es nicht fassen, dass ich sie eine Nacht lang nicht erreiche. Auch tagsüber nicht. Roma non risponde. Ich kann mir vielerlei Gründe denken und alle sind mir durchaus gleichgültig. Was mich fertig macht, dieses Klingeln, bis wieder die Stimme kommt. Roma non risponde. Ich hole eine Decke, da ich immer wieder einschlafe neben dem Apparat und stelle den Wecker, um anzurufen, jede Stunde. Ein Kranker hat sie weggeschickt, ich weiß. Hat sie meine Briefe nicht bekommen. Ich bin nicht mehr gelb. Ich will sie. Roma non risponde. Roma non risponde. Einmal höre ich doch ihre Stimme. Wenige Tage danach treffen wir uns an der italienisch-schweizerischen Grenze und rollen in 2 Volkswagen nach Zürich. In Zürich der Versuch mit 2 Wohnungen. Was traue ich mir zu? In Siena, Herbst 1959, stehe ich vor der Post wie ein erwachter Traumwandler, eine Weile lang nicht imstande, jetzt über den besonnten Platz zu gehen. Der Brief ist abgeschickt. Express. Ein dicker Brief. Ich habe ihr die Ehe angetragen. Ja. Ihre Antwort kann ich mir nicht vorstellen. Nein. Der Freund, der in einer nahen Bar auf mich gewartet hat, findet mich ziemlich verstört und weiß nicht, warum. Wann kann Ihre Antwort mich frühestens erreichen? In diesem Herbst darf ich nicht trinken. Nicht einmal Kaffee. So nüchtern habe ich uns die Ehe vorgeschlagen. Soll ich es wagen und anrufen? Mein Brief, den ich im Augenblick noch auswendig weiß, ist angekommen. Das höre ich von ihr erst bei unserem Wiedersehen in Zürich. Was hatte ich ein halbes Jahr nach der späten Scheidung meiner bürgerlichen Ehe unter Ehe verstanden? Es befreit mich nicht aus meiner Hörigkeit, dass ich in diesem Winter zwischen unseren 2 Wohnungen zu einer anderen Frau gehe. Auch meine Kinder lieben sie, glaube ich. Später ziehen wir zusammen nach Rom. Via Giulia 102. alles lärmig ist. Ihr Rom. Das Gerücht unserer Verehelichung geistert durch Zeitungen mit Angabe einer italienischen Kapelle, die ich nie gesehen habe. Glaubt man ihr die Freiheit nicht? Manchmal ist es komisch. Sie hat eine große Scheu davor, dass Menschen, denen sie nahesteht, einander begegnen. Sie möchte nicht, dass ich je zu einer Tagung der Gruppe 47 erscheine. Das bleibt ihre Domäne. Sie hat mehrere Domänen. Oft ist sie für Wochen weg. Ich warte in ihrem Rom. Einmal, als ich sie auf der Fahrt nach Rom weiß, kann ich keine Stunde mehr warten, sondern fahre vor die Stadt hinaus und halte Wache auf einer Böschung der Straße. Ich warte auf ihren blauen Volkswagen, um sie zu begrüßen. Für den Fall, dass die Fahrerin mich an der Straße nicht sieht, steht mein Wagen stadtbereit in Richtung Roma Centro. Es kommen Volkswagen hin und wieder, auch blaue, sodass ich winke. Vielleicht speist sie noch in Siena, Ristorante di Speranza. Sie hat mich dann nicht erkannt, aber es dauert nicht lang, bis ich sie einhole. Ich sehe ihren runden Kopf von hinten, ihr Haar. Offenbar versteht sie mein Hupen nicht. Und es dauert noch eine Weile, bis ich vorfahren kann in der Art, wie die Polizei vorfährt, um einen Wagen zu stoppen. Und so ist sie denn auch erschreckt. Ich bin ein Narr und ich weiß es. Ihre Freiheit gehört zu ihrem Glanz. Die Eifersucht ist der Preis von meiner Seite. Ich bezahle ihn voll. Auf der sommernächtlichen Terrasse mit Blick über Rom schlafe ich mit dem Gesicht in der eigenen Kotze. Ich leide zur Mehrung meines zärtlichen Verlangens. Wenn sie aber da ist, so ist sie da. Oder täusche ich mich? Was es nie gewesen ist, Ehe als Häuslichkeit in Kleinmut. Was quält mich? Ich sitze in meinem Zimmer und belausche sie nicht, aber ich höre, wie sie am Telefon mit jemand spricht. Ihre Stimme ist fröhlich, sie lacht, es wird ein langes Gespräch. Einmal habe ich getan, was man nicht tun darf. Ich habe Briefe gelesen, die nicht an mich gerichtet sind. Briefe von einem Mann. Sie erwägen die Ehe. Ich schäme mich und schweige. Sie lügt nicht, wenn ich frage. Sie schreibt, wenn sich zwischen uns etwas ändert, so werde ich es dir sagen. In diesen Tagen schmerzt mich nicht, dass ich vergessen kann und mich erinnern muss. Ich liebe. Bis zur Weißglut lieb ich. Das ist vor 13 Jahren gewesen. Ingeborg ist tot. Zuletzt gesprochen haben wir uns 1963 in einem römischen Café vormittags. Ich höre, dass sie in jener Wohnung, Haus zum langen Baum, mein Tagebuch gefunden hat in einer verschlossenen Schublade. Sie hat es gelesen. Und verbrannt. Das Ende haben wir nicht gut bestanden. Beide nicht. My life as a man. Am Horizont ahne ich, glanzvoll im Untergang, meinen fabelhaften Kontinent dort drüben, der mich entließ im Totenhemd. Ich lebe und höre von fern seinen Schwanengesang. Sie befindet sich in der Bircher-Benner-Klinik, Zürich. Und da kommt er, um sie zu besuchen. Er muss warten. Offenbar ist man gegen seinen Besuch. Er besteht aber darauf, sie zu sehen und mit ihr zu sprechen. Er hält sich nicht für einen Unmenschen. Als er ins Zimmer tritt, schweigt sie entsetzt. Warum ist sie in dieser Klinik? Sie hat sich selber eingeliefert. Er sieht Blumen und fragt nicht, wer diese Blumen geschickt habe. Er schaut zu, wie die Pflegerin gerade die Blumen von gestern austauscht gegen die Blumen von heute. Er setzt sich nicht auf den Rand des Bettes, sondern steht, In 2 oder 3 Stunden muss er am Flughafen sein. Er wird nach Amerika fliegen. Ja, ohne sie. Das alles weiß sie aus Briefen. Sie kennt Marianne und hat mit ihr gesprochen, wie eine große Frau. Er ist gekommen, um Adieu zu sagen, im 5. Jahr. Er glaubt nicht ganz an ihre Krankheit. Hingegen glaubt er an die Geschichte mit den Blumen, die sie Tag für Tag bekommt. Und das macht ihn nicht eifersüchtig. Seine Hörigkeit ist aufgebraucht. Sie hofft noch, dass er, wenn er in Amerika ist, eine Einsicht habe und sie nach Amerika ruft. Das wäre die Genesung. So wird es seine Schuld sein, wenn sie krank bleibt. Er ist zerstreut. 3 Stunden vor dem Flug. Er erinnert sich. Ja, früher hat sie einmal von einem älteren Mann erzählt, den sie in Wien gesehen hat, aber nicht gesprochen. Wahrscheinlich Jude. Sie verstanden einander in einem einzigen Blick, so schien es ihr. Und sie floh wie vor einem Schicksal. Es ist rätselhaft, diese Fremde ist da gewesen. Ja, in der Klinik. Zufällig. Sie haben sich im Korridor wiedererkannt. Sie sagt aber seinen Namen nicht. Auch sonst nicht viel. Alles sehr rätselvoll. Von diesem Fremden also kommen täglich die Blumen. Immer die gleichen. 35 Rosen. So sagt sie. Und er glaubt es gerne. Sie wird, wenn er weggeht, nicht allein sein. Und du, sagt sie ein halbes Jahr später in Rom, bist nach Amerika geflogen, als ich in der Klinik lag, und hast mich nicht nach Amerika gerufen. Du hast nicht einmal verstanden, dass ich mir diese Blumen selber geschickt habe, damit du mich rufst. Checkout. Sie sitzen schon im Wagen. Wenn Erlin von der Seite anschaut, nie ganz ohne Vorwand, er gibt Feuer dabei oder tut, als müsse er die Landschaft gesehen haben, die Dünen, die Baracken, die Masten. Lin am Steuer, Blick meistens geradeaus. Entweder hat er sich daran gewöhnt, dass ihre Lippen tagsüber spöttisch sind, oder ihre Lippen haben sich verändert. Einmal, vorgestern bei Tisch, ist Lin verletzt gewesen. Warum? Wenigstens hat er es bemerkt und sie gefragt. Er hat es aber nicht herausgefunden. Missverständnis. Man fährt dieselbe Strecke zurück. Vermutlich hat auch sie etwas gebangt. Dieses Wochenende könnte missglücken. Man weiß wenig voneinander und zu viel, um das Gespräch ganz spielerisch halten zu können. Noch weiß er nicht einmal, wo Lin verletzlich ist und was zum ersten Zerwürfnis führen musste. Lin scheint nicht mehr daran zu denken. Einmal ist kein Mal. Er braucht eine Ehe, eine lange, um ein Monster zu werden. Amagansett. So heißt also der kleine Ort, wo er gestern beschlossen hat, dieses Wochenende zu erzählen. Autobiografisch. Ja. Autobiografisch. Ohne Personagen zu erfinden, ohne Ereignisse zu erfinden, die exemplarischer sind als seine Wirklichkeit. Ohne auszuweichen in Erfindungen, ohne seine Schriftstellerei zu rechtfertigen durch Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Ohne Botschaft. Er hat keine und lebt trotzdem. Er möchte bloß erzählen. Nicht ohne alle Rücksicht auf die Menschen, die er beim Namen nennt. Sein Leben. Ich probiere Geschichten an wie Kleider. Immer öfter erschreckt mich irgendeine Erinnerung. Meistens sind es Erinnerungen, die eigentlich nicht schrecklich sind. Viel Bagatellen. Nicht wert, dass ich sie erzähle, in der Küche oder als Beifahrer. Es erschreckt mich nur die Entdeckung, ich habe mir mein Leben verschwiegen. Ich habe irgendeine Öffentlichkeit bedient mit Geschichten. Ich habe mich in diesen Geschichten entblößt, ich weiß, bis zur Unkenntlichkeit. Ich lebe nicht mit der eigenen Geschichte, nur mit Teilen davon, die ich habe literarisieren können. Es fehlen ganze Bezirke. Der Vater, der Bruder, die Schwester. Im vergangenen Jahr ist meine Schwester gestorben. Ich bin betroffen gewesen, wie viel ich von ihr weiß. Nichts davon habe ich hier geschrieben. Es stimmt nicht einmal, dass ich immer nur mich selbst beschrieben habe. Ich habe mich selbst nie beschrieben. Ich habe mich nur verraten. Max, what is your state of mind? I am fine. Der Regen verdrießt ihn nicht. Er ist froh um jede Gegenwart. Jetzt das Hin und Her der beiden Scheibenwischer. Er achtet auf alles, was gerade zu sehen ist. Ich will keine Memoiren. Ich will den Augenblick. Er sieht ihren Fuß auf dem Gashebel, einen beschädigten Schuh. Ihre rechte Hand am Steuer, eine schmale Hand. Das Hin und Her der Scheibenwischer. Er vermisst nichts. Er ist dankbar für dieses Wochenende, das noch nicht vergangen ist. Morgen, Montag, ist noch einiges zu erledigen. Bücher sind auf die Post zu bringen, damit das Gepäck kein Übergewicht hat. Und einige Leute sind anzurufen. Freunde vom letzten Mal, die ich vernachlässigt habe. Alle fragen nach Marianne und wann wir wiederkommen. Did you have a good time? Nun haben wir eine Wohnung in Berlin. Unser zweiter Winter in diesem Berlin. Das zweite Frühjahr. Wenn draußen die Sonne scheint, kannst du die weißen Lamellen verstellen. Dann blendet es nicht. Die Wohnung ist nicht überfüllt worden. Keine Teppiche. Ich höre Schritte auf dem Parkett. Im sogenannten Berliner Zimmer. Dann weiß ich, du kommst, um guten Tag zu wünschen. Barfuß. Was machen wir zusammen falsch? Supermarkt. Lynn hat noch einiges einzukaufen für Montagabend. Sie achtet auf Preise, mustert und legt wieder zurück. Ich denke an Ingeborg und ihr Verhältnis zum Geld. Eine Handvoll Banknoten, Honorar, freut sie kindlich. Dann fragt sie, was ich mir denn wünsche. Geld ist zum Verbrauchen da. Wie sie es ausgibt. Nicht wie Lohn für ihre Arbeiten, sondern wie aus der Schatulle einer Herzogin. Einer Verarmten manchmal. Man hat es oder hat es eben nicht. Und wenn es nicht reicht, so ist sie verdutzt. Als stimme etwas nicht in dieser Welt. Sie kauft sich Schuhe wie für einen Tausendfüßler. Ich weiß nicht, wie sie das macht. Ich erinnere mich nicht, dass je eine Ausgabe sie reut. Eine hohe Miete, eine Handtasche aus Paris, die am Strand kaputt geht. Wenn jemand, den sie liebt, an sich selber spart, so verletzt es ihre Liebe. Sie zu beschenken ist eine Freude. Sie strahlt. Sie verlangt den Luxus nicht. Wenn er da ist, so ist sie ihm gewachsen. Ihre Herkunft kleinbürgerlich wie die meine, nur ist sie frei davon. Ohne Ideologie, Kraft ihres Temperaments. Wenn sie rechnet, dann rechnet sie mit Wundern. Es ist immer noch Sonntag. Es regnet mäßig. Er geht mit offenem Mantel, Hände in den Hosentaschen. Von Kreuzung zu Kreuzung dasselbe Spiel. Walk, don't walk. Es ist 3 Uhr nachmittags und Sonntag. Er spürt den Regen am Nacken. Irgendetwas genießt er, ohne zu wissen, was er genießt. Er spürt noch den Sand in seinen Schuhen. Eine Weile lang hatte er Lust, auch einen Stock in den Händen zu haben. Countdown. In 48 Stunden fliege ich. Lynn erwartet nicht, dass er umbucht. Und er erwartet nicht, dass sie dazu auffordere. Sie haben sich verstanden. It is eye-catching. Too dark. And also a bit too large. Es ist nicht der richtige Knopf, den Lin an seine schmutzige Jacke näht. It will show. Sondern ein Knopf von seinem Regenmantel. Eine englische Jacke, vor 11 Jahren in Zürich an der Bahnhofstraße gekauft. Das hat er nicht vergessen. Es ist ihr Fund gewesen. Wahrscheinlich das erste Mal, dass sie ihn beim Kleiderkauf beraten hat. Eine Jacke für immer. 100-mal gereinigt. Sie ist abgewetzt und das macht's, dass man sich zu Hause fühlt darin. Am rechten Ärmel übrigens ist auch schon ein Knopf, der auffällt. Und das soll er nämlich. Ein kleiner, viel zu kleiner. Ein beinahe roter Knopf. Who sewed on that button? Your wife? Er hätte sie auch ohne diesen Knopf nicht vergessen. Nachdem sie gesagt hat, your wife, sein Bedürfnis, seine Frau im Stillen zu lobpreisen, während Lynn immer noch an der Jacke näht. Und seine Entdeckung dabei? Eigenschaftswörter taugen nicht, um jemanden zu lobpreisen. Das ergäbe bloß einen Steckbrief auf eine attraktive Frau. Zurzeit 35. Zurzeit in Berlin. Wo es 5 Uhr morgens ist. You love her. Dabei hat er kein Wort gesagt, sondern das Geschirr in die Spülmaschine gestellt. Als sie fertig ist, lacht sie. Your dirty jacket. Es ist 4 Uhr morgens, als er es anzieht. Lin muss schlafen. Sie schläft schon, als er die Wohnungstüre von außen ins Schloss zieht. So leise wie möglich. Ihre letzte Nacht ist nicht melancholisch gewesen. Aber sein Körper hat versagt. Im Hotelzimmer sitzt er eine Weile, ohne die Jacke auszuziehen. Während es draußen schon hell wird. Die Wassersilos auf den Dächern bekommen eben die erste Sonne. Dann bemerkt er, dass er an gar nichts denkt. Weder an gestern noch an morgen. Nicht an heute. Dabei schläft er nicht. Er sieht genau, was durch das offene Fenster zu sehen ist. Die Fassade gegenüber. Er ist nicht müde oder zu müde, um sich ins Bett zu legen. Keine Gefühle. Wenn er die Augen schließt, so sieht er ihr schlafendes Gesicht. Ganz nah. Es beschäftigt ihn nicht, sein körperliches Versagen, wenn es ihm beiläufig einfällt. Er legt sich in den Kleidern quer aufs Bett. Schirnes, 11. September 1975. Lieber Herr Frisch, Sie werden sich des Morgens erinnern, als wir beide in der Küche saßen und uns unterhielten über Ehebruch, Eifersucht und Verwandtes. Mitten im Gespräch ging die Tür auf, da war Elisabeth aus London nach Hause gekommen, da brachten Sie uns sofort auf ein anderes Thema. Es ist mir aber Ihre Ansicht von jenen Handlungen und Gefühlen nicht aus dem Kopf gegangen. Und so habe ich das, was ich Ihnen damals nicht mehr habe antworten können, einer Person in dem Buch angehängt. Einem Menschen, der sich nicht erholen kann von der Tatsache, dass ein über alle Maßen geliebtes Mädchen ihm heimlich einen Liebhaber mitbringt in die Ehe und neben der Ehe über 13 Jahre lang dies Verhältnis fortführt. Für den Ehemann ist aber das Zusammenleben mit ihr ohne jeden Zweifel und simples Glück gewesen, bis zu dem Moment nach so vielen Jahren, da er die Wahrheit erfährt. Mr. Hinterhand wird die Frau noch einmal los. Durch den Tod. Sie fehlt ihm unablässig. Er entbehrt ihr Dasein obendrein, weil er nicht fertig geworden ist mit dem Versuch, sie zu begreifen. Er findet versäumte Fragen an sie. Da fängt das Stück an. Und Sie werden gleich sehen, warum ich wünschte, Sie würden es lesen und vielleicht auch mir antworten. Das ist anfangs seine Beschäftigung. Lesen ihrer Briefe, seiner Briefe, brüten über ihren Fotografien. gelegentliche Beratung von Kollegen, wenn sie durch die Post abgemacht werden kann. Ihn quält der Mangel an Vertrauen, mit dem sie sein Vertrauen vergolten hat. Warum hat sie das gemeinsame Leben nicht gerettet mit der Wahrheit? Elisabeth und ich finden diesen Dr. Hinterhand eher komisch in seinen Theorien und in seinen Tiraden gegen die Ansichten des Schriftstellers Max Frisch. Aber mir ist es ernst als Fortsetzung des damals abgebrochenen Gesprächs mit Ihnen. Mit herzlichen Grüßen aus dem Haus, in dem ein Zimmer nach Ihnen heißt. Ihr Uwe Jonsson. Zu beschreiben wäre ein steinerner Tisch. Das Haus in Berzona, das wir auf einer Durchreise besichtigen, bei strömendem Regen. Ein Bauernhaus. Das Gemäuer ziemlich verlottert. Das Gebälk zum Teil morsch. Wir kommen von Rom, via Margutta, aus einer Untermiete. Mein Leben lang bin ich Mieter oder Untermieter gewesen. Jetzt möchte ich ein Haus haben. Mit dir. Unter Schirmen stapfen wir durch das verwilderte Gelände. Ein Dschungel von Brennnesseln und Brombeeren. Viel Farnkraut. Wie üblich in dieser Gegend, Trockenmauern aus grobem Feldgestein stützen die Terrassen. Die Zuversicht, dass sich das umbauen und ausbauen lässt, übernehme ich. Ebenso die zähen Verhandlungen um den Kaufpreis. Eins ist mir von der ersten Stunde an klar. Allein als Junggeselle könnte ich in diesem Tal nicht hausen. Ich sehe den Balken, wo ich baumeln würde. Es wäre leicht zu veranstalten, von einem kleinen Fenster aus. Ich lebe aber mit dir, schon seit 3 Jahren. Wir haben noch nie über Ehe gesprochen. Ich habe nie davon geträumt, dein Haus zu haben. Aber jetzt möchte ich es. Wir werden trotzdem noch reisen. Es soll kein Gefängnis werden, nur ein Zuhause. Und wenn du dazu bereit bist, unser Zuhause. Ich messe aus. Die Räume sind klein, die Mauern dick und viel wird man von dem alten Gemäuer nicht herausreißen können. Trotzdem scheint es mir möglich, hier eine Wohnlichkeit herstellen zu können. Draußen an einem Tisch aus Granit, wie sie im Tessin üblich sind, mache ich Skizzen. Hier wäre Platz für eine Bibliothek, die wächst. Unsere Bibliothek. Hier dein Arbeitszimmer mit Ausgang in den Garten. Und hier eine Kammer für Gäste. Als wir in das Haus einziehen, sind die Arbeiter noch da. Eine Betonmaschine ebenfalls. Mein Studio erst im Bau. Die Schallplatte, die wir aus Rom gebracht haben, schallt aus den offenen Fenstern, während sie arbeiten. Die 5 Arbeiter, Italiener, kommen täglich über die Grenze und fahren am Abend wieder nach Novara. Sie haben noch wochenlang zu tun. Insgeheim sind wir froh um ihre Gesellschaft. Der alte Vorarbeiter sieht wie ein bäuerlicher Samuel Beckett aus. Sie bringen ihr Essen in einem kleinen Rucksack, sitzen am Steintisch über Mittag oder in der Wiese. Du wärmst ihnen die Suppe, die sie im Blechgeschirr haben. Oder du kochst selber eine Suppe für uns alle. Das gefällt mir. Ich sorge für Bier und Wein. Die Bücherwand nach meiner Skizze erstellt, gefällt dir dann doch. Du richtest unsere Bibliothek ein. Ich öffne die vernagelten Kisten. Du legst ein Kräuterbeet an. Ferner pflanzen wir 3 Rebstöcke, deren Laub inzwischen, 9 Jahre später, die Pergola über dem Steintisch deckt. Später kommen Hunderte von Gästen, Freunde von dir, Freunde von mir. Du bist die Gastgeberin und ich meine, du machst es gut. Nämlich selbstverständlich und ohne Mühe, so scheint es, festlich. Es gibt Gewitter zum Fürchten, 30-stündige oder Schneeschaufeln im Winter. Ich spalte Holz und mache Feuer im Kamin. Aber ich mache auch anderes in diesen Jahren. Du machst anderes. In der Morgenfrühe versuche ich mich mit der Sense oder mit der Axt, um den Dschungel zu lichten. Später mit einer entliehenen Motorsäge. Langsam beginnen die Sommer auf dem Land sich zu gleichen. Zu beschreiben wäre die eine und andere Speise, die du erfunden hast. Wie du jüngere und alte Leute gewinnst, sodass sie gern ins Haus kommen. Wenn wir in den kalten Bächen schwimmen, deine frohe Anwesenheit. Der Haufen von Büchern auf dem Boden neben deinem Bett. Wie du, eine Frau, auf dem Fahrrad sitzest und dabei eine Mädchenzeit sichtbar machst. Dein mütterlicher Kummer mit meiner Arbeit. Dein lederner, vom Regen verwaschener Texas-Hut, wenn ich ihn im Gedränge am Bahnhof erkenne. Und Orte, die ohne dich anders sind. Prag, Warschau, Avignon, Paris, Leningrad, Odessa, Venedig, London, Jerusalem, Manhattan, etc. Und der kleine Steintisch im Tessin. Dies ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Und was verschweigt es? Und warum? Helen Wolf, die Verlegerin, ist alles in allem zufrieden mit der Presse. Die Blumen jetzt in einer Vase auf ihrem Arbeitstisch erfreuen die Verehrte. Grüße nach Europa. Grüße an unsere Freunde in Berlin. Uwe, Günther. Anderswo verabschiede ich mich wortlos. Washington Square. Von den alten Schachspielern an den steinernen Tischen unter den grünen, jetzt schon sommerlichen Bäumen. Bigelow. Von den flinken Frühstücksmachern. 8th Street. Von dem Tabakmann, der schon weiß, was ich rauche und der jedes Mal, wenn draußen schönes Wetter ist, freundlich darauf verweist. Balducci. Von dieser Auslage schöner Früchte. Swiss Bank Corporation. Von meinem Konto. Senator Lounge. Von Toni Zwicker, der frohen Landsmännin, die mich einmal mehr zum Flughafen gefahren hat, mit Wangenküssen rechts und links. Mit der Zeit legte Mr. Hinterhand sich eine Sammlung von Zitaten an, die sich mit Untreue zwischen Liebes- und Eheleuten befassen. Recht ordentlich, auf Karteikarten in Kästen mit verschiedenfarbigen Reitern. Da redete er mit Tolstoi wie Fontane. Da suchte er Auskunft bei Saul Bellow oder bei Max Frisch. Auf diesen Max Frisch hatte er seinen eigenen Zorn. Denn der lässt in einem Roman eine Ich-Person, einen Ehebrecher, von der Frau sagen: Es ist ihre Sache, wie sie es in ihre Ehe einbaut. Als ob es eine so beiläufige, eine so unumgängliche Sache sei, das Zusammenleben zweier Leute zu zerstören. Warum soll die Frau, die man liebt, nicht andere Männer haben? Es liegt in der Natur der Sache. Wieso Sache? Wieso Natur? Wäre sie nicht gewesen, hättest du deine Liebe an einer anderen erfahren. Wenn wir lieben, so kann es aber nicht jedermann sein und beliebig. Es muss diese Umgebung der Augen, diese Stimme, diese Blicke müssen es sein, die wir gesucht haben, die wir ertragen können, die wir brauchen für unser Leben. Wenn wir lieben, so wendet der eine sich vollständig dem anderen zu, in Begehren, Schutz, Hilfe, unfähig zur Entbehrung. Will von sich erreichen, was er im anderen liebt, durch ihn, aufgehen in ihm. Wenn wir einander unsere Kindheit anvertrauen, unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Ängste, wenn unsere Erlebnisse in der Zeit von Trennung erst wirklich werden, als dem anderen erzählt und einverleibt, was wollen wir denn als Aufgehen in dem anderen? Was werden wir denn als Teil des anderen und er Teil des einen, einer abhängig von der Unabhängigkeit und dem Stolz des anderen, zwei Personen vereinigt? Wenn dann mein Mädchen, meine Frau, zu einem Dritten läuft und schenkt ihm den Genuss an ihrem Geschlecht und dazu ihre Kindheit, ihre wie meine Heimat, mich selbst in Berichten vom Charakter meiner Kinder, So bin ich verraten in dem Geheimnis, ohne dass ich nichts bin, außer in ihr. So bin ich hin als Person. So habe ich von 20 bis 40, von der Jugend bis zum Anfang des Alters vergebens gelebt. Ins Leere, für nichts, umsonst. Sehr geehrter Herr Frisch, es ist das vielmehr das Gefühl des Verrats, des verschleuderten Selbstverständnisses, des Verlustes der eigenen Identität. Es wird Zeit, nicht bloß an den Tod zu denken, sondern davon zu reden. Weder feierlich noch witzig. Nicht von Tod allgemein, sondern vom eigenen Tod. Ich bin gemessen am Alter ziemlich gesund. Der Arzt findet nichts. Trotz unvorsichtiger Lebensart ist es zu keiner Leberzirrhose gekommen. Hin und wieder Herzbeschwerden. Das kenne ich seit 20 Jahren. Kein Schmerz. Wenn ich es einem Arzt beschreiben muss, ein Gefühl von Engnis, von Schwäche. Untersuchungen von Zeit zu Zeit ergeben jedes Mal dasselbe. Ein ideales Kardiogramm. Medikamente? Rat des Arztes, nehmen Sie einen Cognac. Die Nieren in Ordnung, die Lunge in Ordnung. Weniger rauchen wäre besser. Der Verdacht auf Krebs, der so viele begleitet bei jedem Husten oder Magenschmerz, begleitet mich nicht. Ich bin selten krank gewesen. Ich träume viel vom Tod. Auch wenn kein Traum mich mahnt, kommt es vor, dass ich mit Schrecken erwache. Ich bin jetzt 61, 62, 63. Wie wenn man auf die Uhr blickt und sieht, so spät ist es schon. Die Angst vor dem Alter ist melancholisch, das Todesbewusstsein etwas anderes. Ein Bewusstsein auch in der Freude. Wie jedermann fürchte ich mich vor einem qualvollen Sterben. Wenn ich vor einer Reise meine Sachen zu ordnen versuche, so ist es eine nüchterne Verrichtung. Ich bin jetzt älter geworden als mein Vater und weiß, dass die durchschnittliche Lebenserwartung demnächst erreicht ist. Ich will nicht sehr alt werden. Meistens bin ich mit jüngeren Leuten zusammen. Ich sehe den Unterschied in allem, auch wo sie vielleicht keinen Unterschied sehen können. Und manches lässt sich nicht erklären. Dann rede ich auch von Arbeitsplänen. Unter anderem weiß ich, dass es sich verbietet, eine jüngere Frau an diese meine Zukunftslosigkeit binden zu wollen. Montauk. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Max Frisch. Ergänzt durch Briefe von Uwe Jonsson, Marianne Frisch und Max Frisch. Zweiter Teil: My Life as a Man. Die Rollen und ihre Darsteller waren: Max, Ueli Jäcki, Lynn, Monika Gillette, Uwe, Thomas Sabacher, Marianne, Susanne Marie Vrage und viele andere. Technische Realisation: Miriam Emmenecker und Ueli Karlen. Musik: Fritz Hauser. Bearbeitung und Regie: Leonard Koppelmann. New York, 26. Oktober 1980. Lieber Uwe, ein seltsamer Sommer und Alice Carey ist noch mit mir. Gemeinsam das Bewusstsein der Zukunftslosigkeit. Der lange, leichte Nachmittag von Montauk ist schwerer geworden. Aber wahrscheinlich begleitet die Frau mich noch nach Frankfurt. Triptych und Proben. Weihnacht vermutlich in Barzona. Ich arbeite endlich wieder, aber nicht gut. In Sachen Archiv. Ich danke Ihnen, dass Sie es auffüllen. Das wird nicht das Schlechteste darin sein. Das Berlin-Journal von Februar 1973 bis April 1980 ist unter Sperrfrist, also auch den Stiftungsräten, nicht zugänglich. Ich möchte, dass die Kopie, die Sie beim Notar hinterlegt haben, in Ihren persönlichen Besitz übergeht, lieber Uwe. Unter der Bedingung, dass Sie dieses Journal niemand zeigen und, wenn Sie als Einziger es gelesen haben, mit niemand darüber sprechen. Ich weiß nicht mehr, was darin steht. Viel Krudes, so vermute ich. Viel Selbstgerechtigkeiten. Hoffentlich steht nichts darin, was Sie verletzt. Die späteren Hefte befassen sich nur noch mit Marianne. Bis zum Begräbnis meiner Hoffnung, dass eine nacheheliche Freundschaft möglich sei. Sicher ist manches anders gewesen, als der Schreiber dieses Journals es erlebt. Ich weiß nur, es ist abgelebt. Und Sie wissen, was das heißt. Uwe, ich grüße Sie sehr herzlich. Ihr Max. Eine Produktion des SWR mit Schweizer Radio DRS, 2011. Dramaturgie und Redaktion Dagmar Schnürer und Reto Ott.